aber Jesum die Griffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten herzu 10 falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes erbrechen. Der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, was diese wider dich zeugen? Thank you. mich falsche Zungen stecken, falsche Zungen stecken. Leid ich wieder meine Schuld, leid ich wieder meine Schuld. Schimpf und Spott, leid ich Schimpf und Spott mein. So mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld rächen. Ei, so mag der liebe Gott meines Herzens Unschuld Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, was ihr sehen werdet des Menschen Sohn, sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Da speieten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Thank you.

Blut zum Kreuz gezwungen sei, je mehr es unsere Seele tut, je herber geht es ein. Da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Golgatha, Von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der neunten Stunde und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Zukunft liegt in Jesus. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, was sehen wir? Herr Jesus, komm! Thank you.

Thank you.